Kapitel 31 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Preußens Freie Presse. 20 Bogen, 20 Bogen, nun gereckt und nun gezogen, an den Federn nun gesogen, bis die 20 Bogen voll. 19 Bogen sind noch sündig, aber 20 machen mündig, wär der 20. auch toll. Nun geplündert, nun gestohlen, denn der König hat befohlen, und der Setzer steht auf Kohlen. Rasch den 20. herbei, 19 Bogen sind gefährlich, aber 20 machen ehrlich, aber 20 machen frei. Heilige 20, zu dir bet ich, rätselhaft und wundertätig, Macht des Königs majestätisch, und ich ehre seine Huld. Zwar das 19. Jahrhundert steht beschämt und fragt verwundert, ja, die 19 hat die Schuld. Und so lässt es sich erraten, unsere Fürsten, unsere Staaten nehmen als Homöopathen jetzt die Völker in die Kur. Lasst die Leser sich erbosen, wenig Fleisch und lange Soßen, das ersetzt uns die Zensur. Schreibt denn nun in Gottes Namen, schreibt, ihr Herren und ihr Damen, schreibt, ihr Blinden und ihr Lahmen, schreibt nach Maß und nach Gewicht. 20 Bogen zwar sind euer, aber 20 sind zu teuer. 20 Bogen kauft man nicht. Ja, zumal in unseren Tagen, wo die dampfbeschwingten Wagen sausend durch die Länder jagen und es doch an Zeit gebricht. 20 Bogen, welche Menge, 20 Bogen, welche Länge, 20 Bogen liest man nicht. Ende von Kapitel 31.